SWR 2 lesenswert. Fortsetzung folgt. Heute mit der 25. und damit letzten Folge des Romans Nachts unter der steinernen Brücke von Leo Perutz. Und hier schließt sich der Kreis. Der hohe Rabbi Löw hat Besuch vom Engel Asael, der ihn bezichtigt, zweimal das Gleichgewicht der Welt gestört zu haben. Das erste Mal verwandelte er einen Stein, den ein Widersacher des Kaisers vom Dach eines Hauses in der Judenstadt auf diesen hatte schleudern wollen, in zwei Schwalben, damit die jüdische Gemeinde nicht eines Anschlags auf den Kaiser bezichtigt werden würde. Das zweite Mal ist der Auslöser für diese Novellensammlung. Dem Kaiser ist bei einem Ritt durch die Judenstadt ein Mädchen begegnet und dessen Antlitz lässt ihn nicht mehr los. Doch er sucht das Mädchen vergeblich. Es liest Felix von Manteuffel. Anfangs meinte der Kaiser, es könne nicht schwer sein, das Mädchen wiederzufinden. Gelänge es nicht heute, so werde es morgen gelingen. Und so ging der Diener auf sein Geheiß alle Tage in die Judenstadt, strich durch die Gassen und spähte umher. Doch das schöne Mädchen ließ sich nicht mehr sehen. Und wie die Zeit dahin lief, schwand die Hoffnung des Kaisers, dass er die Geliebte wiederfinden werde. Es schien ihm, als wäre sie ihm für immer verloren. Doch konnte er ihr Antlitz nicht vergessen und nicht die Augen, die die seinen gesucht hatten. Schwermut kam über ihn, und nicht tagsüber und nicht des Nachts fand er Ruhe und Trost. Und da er keinen Rat wusste, wie ihm geholfen werden könnte, ließ er den hohen Rabbi zu sich rufen. Ihm berichtete er von dem Judenmädchen, das er auf seinem Weg ins Judenquartier gesehen habe. Er wisse nicht, klagte er, wie ihm geschehen sei. Er könne sie nicht vergessen. Tag und Nacht sei sie in seinem Sinn. Er malte mit Worten das Antlitz, das ihn bedrängte, und der hohe Rabbi erkannte, dass der Kaiser die junge Esther gesehen hatte, die Frau des Mordechai Meißel, die über alle Maßen schön war. Er riet dem Kaiser nicht länger an sie zu denken, denn es gäbe in dieser Sache keine Hoffnung für ihn. Sie sei eines Juden Eheweib und werde niemals eines anderen Mannes schuldig werden. Doch der Kaiser achtete auf diese Worte nicht. »Du wirst sie«, befahl er dem hohen Rabbi, »zu mir auf die Burg bringen. Sie wird meine Liebste sein. Und lass mich nicht lange warten, das könnte ich nicht ertragen. Allzu lange schon hat sie mich warten lassen. Und ich will keine andere, ich will nur sie.« »Es kann nicht sein«, sagte der hohe Rabbi. »Sie wird sich nicht gegen Gottes Gebot vergehen. Sie ist eines Juden Weib und wird keines anderen Mannes Liebste werden.« Als der Kaiser sah, dass der hohe Rabbi ihm wiederum widersprach und ihm nicht helfen wollte, kam wie ein Gewittersturm der Zorn über ihn, und er schwur einen Eid. »Wenn ich bei dir keinen Gehorsam finde und keine Liebe bei der, an die ich immer denke, dann will ich die Juden allesamt als ein ungetreues Volk aus meinen Königreichen und Ländern vertreiben, das ist mein Wille und mein Beschluss, und das werde ich tun, so wahr mir Gott helfe.« Da ging der hohe Rabbi, und er pflanzte am Ufer der Moldau unter der steinernen Brücke, vor den Blicken der Menschen verborgen, einen Rosenstrauch und einen Rosmarin. Und über beide sprach er die Worte des Zaubers. Da öffnete sich eine rote Rose an dem Rosenstrauch, und die Blüte des Rosmarins strebte zu ihr hin und schmiegte sich an sie. Und jede Nacht flog die Seele des Kaisers in die rote Rose und die Seele der Jüdin in die Blüte des Rosmarins. Und Nacht für Nacht träumte der Kaiser, er halte seine Geliebte, die schöne Jüdin, umschlungen. Und Nacht für Nacht träumte die Esther, die Frau des Mordechai Meißel, sie läge in den Armen des Kaisers. Die Stimme des Engels rief den hohen Rabbi aus seinem Sinnen. In ihr klang Unwille und Vorwurf. »Du hast«, sprach der Engel, die Blüte des Rosmarins gebrochen, doch die rote Rose brachst du nicht.« Der hohe Rabbi erhob sein Angesicht. »Nicht an mir ist es«, sagte er, »das Herz der Könige zu wägen, nicht an mir zu prüfen, welche Schuld in ihm ist, nicht ich habe in die Hände der Könige die Macht gelegt. Wäre David ein Mörder und Ehebrecher geworden, wenn er, der Heilige, ihm verstattet hätte, ein Hirte zu bleiben?« »Ihr Menschenkinder«, sprach der Engel weiter, »gar arm und voll von Kümmernissen ist euer Leben. Warum beschwert ihr es mit der Liebe, die euch den Sinn verstört und eure Herzen elend macht?« Der hohe Rabbi blickte mit einem Lächeln zu dem Engel auf, der die geheimen Wege und Pfade der oberen Welt kannte, aber die Wege des Menschenherzens waren ihm fremd geworden. »Sind nicht«, sprach er zu ihm, »die Kinder Gottes, als die Zeiten begannen, mit den Töchtern der Menschen in Liebe gewesen? Haben sie sie nicht an den Brunnen und Quellen erwartet und sie im Schatten der Ölbäume und Eichen mit dem Kuss ihres Mundes geküsst? War nicht Nama schön, die Schwester des Tubal-Kain? Sahst du je wieder ihresgleichen?« Der Engel Asael senkte sein Haupt, und seine Gedanken flogen zurück durch die Jahrtausende zum Urbeginn der Zeiten. Ja, sie war schön, Nama, die Schwester des Tubal-Kain, der die Spangen schmiedete und die goldenen Ketten, sagte er leise. Schön war sie und lieblich. Schön war sie wie ein Garten in der Frühlingszeit um die Stunde, da der Morgen anbricht. Ja, sie war schön, die Tochter des Lamet und der Silla. Und wie er der Geliebten seiner fernen Jugend gedachte, fielen zwei Tränen aus den Augen des Engels. Die waren den Menschentränen gleich. Epilog. Um die Jahrhundertwende, zu der Zeit, als ich 15 Jahre alt und Schüler des Gymnasiums war, ein schlechter Schüler, der dauernd Nachhilfe benötigte, sah ich die Prager Judenstadt, die diesen Namen freilich schon lange nicht mehr führte, sondern die Josefstadt genannt wurde, zum letzten Mal. Und in meiner Erinnerung lebt sie, wie sie sich damals mir zeigte. Aneinander gedrängte, altersschwache Häuser, Häuser im letzten Stadium des Verfalls, mit Vor- und Zubauten, die die engen Gassen verstellten. Diese krummen und winkeligen Gassen, in deren Gewirr ich mich auf das Hoffnungsloseste verlaufen konnte, wenn ich mich nicht vorsah. Lichtlose Durchlässe, düstere Höfe, Mauerlücken und höhlenartige Gewölbe, in denen Trödler ihre Waren feilhielten. Ziehbrunnen und Zisternen, deren Wasser von der Prager Krankheit, dem Typhus, verseucht war, und in jedem Winkel, an jeder Ecke eine Spelunke, in der sich die Prager Unterwelt zusammenfand. Ja, ich kannte das alte Judenviertel. Dreimal in der Woche durchquerte ich es, um in die Zigeunergasse zu gelangen, die von der breiten Gasse, der Hauptstraße des einstigen Ghettos, in die Gegend des Moldau-Ufers führte. Hier in der Zigeunergasse unter dem Dachstuhl des Hauses zum Kalkofen hatte mein Hauslehrer, der Kant-Med Jakob Meißel, seine Studentenbude. Ich habe sie noch heute vor Augen. Ein halbes Jahrhundert hat ihr Bild in meinem Gedächtnis nicht verwischen können. Ich sehe den Schrank, der sich nicht schließen lassen wollte, und dem Besucher den Ausblick auf zwei Anzüge, einen Regenmantel und ein paar aufrecht stehender Kanonenstiefel freigab. Ich sehe die Bücher und die Hefte auf dem Tisch, auf den Stühlen, auf dem Bett, auf der Kohlenkiste und auf dem Fußboden, einzeln und in Stößen, und auf dem Fensterbrett die drei Blumentöpfe mit zwei Fuchschen und einer Begonie, von denen mein Hauslehrer sagte, er habe sie nur zu lehen, sie gehörten der Zimmervermieterin. Unter dem Bett sah der Stiefelzieher hervor, der die Gestalt eines Hirschkäfers mit mächtigem Geweih hatte. Und ich sehe an den stockfleckigen, rauchgeschwärzten und mit Tinte bespritzten Wänden die gekreuzten Schläger des Kant Met Meißel und seine 5 Tabakspfeifen mit ihren Porzellanköpfen, die in lebhaften Farben das Gesicht Schillers, Voltaires, Napoleons, des Feldmarschalls Radetzky und des Hussitenführers Jan Schischka von Trotznow zur Schau trugen. Mein letzter Besuch in der Judenstadt ist mir deutlicher als meine früheren in Erinnerung geblieben. Es waren wenige Tage vor den großen Sommerferien, und ich ging mit meinen Schulheften, die ich an einem Riemen trug, durch das einstige Ghetto, dessen Demolierung gerade in diesen Tagen begonnen hatte. Und zu meiner Überraschung stieß ich in der Joachims- und in der Goldenen Gasse auf breite Lücken, die die Spitzhacke gerissen hatte, und durch die Lücken sah ich in Gassen und Gässchen, die mir bis dahin unbekannt gewesen waren. Und ich musste mir über Berge von Schutt und Trümmern, von zerbrochenen Ziegelsteinen, Dachschindeln, verbogenen Blechröhren, morschen Brettern und Balken, zerfallenem Hausrat und sonstigem Kehricht meinen Weg bahnen. Verspätet, müde und über mit Kalk und Staub bedeckt kam ich in die Bude des Kant Met Meißel. Aus diesem, aber auch noch aus einem anderen Grund, ist mir mein letzter Besuch in der Judenstadt so lebhaft und so scharf umrissen im Gedächtnis geblieben. Denn an diesem Nachmittag zeigte mir mein Hauslehrer das Testament des Mordechai Meißel, das durch Vererbung an ihn gelangt war. Und beide Ereignisse, die Demolierung des Ghettos und das Auftauchen des legendären Testaments, schienen mir miteinander verknüpft zu sein und zusammen den Schlusspunkt der Geschichte zu bilden, die mir mein Hauslehrer durch viele Winternachmittage hindurch erzählt hatte, der Geschichte von Meißels Gut. Diese beiden Worte, Meißels Gut, hatte ich seit jeher gekannt. In ihnen lag der Reichtum eingeschlossen. Jede Art von Besitz, Gold, Juwelen, Häuser, Liegenschaften und Gewölbe, die mit Waren aller Art in Ballen, Kisten und Fässern angefüllt waren. Meißels Gut, das war nicht der Reichtum, das war der Überfluss. Und wenn mein Vater erklärte, dass er sich eine Ausgabe, die man von seiner Freigebigkeit erwartete, nicht leisten könne, dann pflegte er hinzuzusetzen, ja, wenn ich Meißels Gut hätte. Aus einer abgenützten Ledermappe, in der er augenscheinlich Dokumente und alte Familienbriefe verwahrt hielt, holte mein Hauslehrer das Testament des Mordechai Meißel hervor. Es war auf einen Foliobogen niedergeschrieben, der stark vergilbt, stockig und in 5 oder 6 Stücke zerfallen war. Denn im Verlauf der Zeiten war das Dokument vermutlich allzu häufig entfaltet, gelesen und wieder zusammengelegt worden. Behutsam nahm der Kant Met Meißel die einzelnen Stücke in die Hand und fügte sie auf der Tischplatte zu einem Ganzen zusammen. Das Testament war in böhmischer Sprache abgefasst. Es begann mit der Anrufung Gottes, der der ewig Lebende und Bestehende und der Erbauer der Welt genannt wurde. In einigen weiteren Zeilen, deren Schrift verwischt und nicht leicht zu entziffern war, bezeichnete der Mordechai Meißel sich als einen armen Mann, der nicht Geld noch Geldeswert sein eigen nenne und dem nichts geblieben sei als die wenigen Dinge des täglichen oder festtäglichen Gebrauches, über die er nunmehr letztwillig zu verfügen begehre. Doch habe er, fügte er hinzu, keine Schulden, und niemand könne mit Fug und Recht eine Forderung gegen ihn geltend machen. Dann hieß es weiter, das Bett, in dem ich schlafe, wie auch der Schrank, sollen meiner Schwester Frumet gehören, dass sie meiner gedenke. Sie sei gesegnet, möge Gott ihr Glück mehren und sie vor Leid behüten. Den Rock für alle Tage und den Feiertagsrock, wie auch den Sitz in der alten Schul, soll mein Bruder Josef haben. Möge Gott ihn seinen Kindern lassen zu langen Jahren. Das tägliche und das pergamentene Feiertagsgebetbuch soll dem Simon, meiner Schwester Frumet, Sohn gehören. Und die 5 Bücher Moses, auch von Pergament, dazu die Zinnschlüssel für die ungesäuerten Brote, dem Baruch, meines Bruders Josef Sohn. Die 4 Bücher des Don Isaac Abarbanel, die genannt sind, das Erbteil der Väter, die versammelten Propheten, die Blicke Gottes und die Tage der Welt, soll der Elias haben, meines Bruders Josef Sohn, der Gelehrte, der von Stufe zu Stufe steigt. Und Ihnen allen wünsche ich, was Ihren Herzen lieb ist, dazu Gesundheit und Frieden vom Herrn der Welt, und dass er Ihnen Kinder und Enkel schenke, die in der Weisheit und in der Lehre leben. Unter diesen von Segenswünschen begleiteten Verfügungen standen die Namenszüge der beiden Testamentszeugen. Der Kant Med Meißler hatte festgestellt, dass der eine von ihnen der Sekretär der Prager Judengemeinde war, während der andere das Amt des Schulrufers versah, also dafür zu sorgen hatte, dass die Mitglieder der Gemeinde vollzählig und pünktlich zum Gottesdienst erschienen. Am Tag, nachdem der Mordechai Meißel begraben worden war, berichtete mein Hauslehrer, fielen die Gerichtspersonen und die Leute der böhmischen Hofkammer in sein Haus, um auf alles, was an Geld und Geldeswert und in den Magazinen an Gütern vorhanden war, die Hand zu legen. Doch es war nichts da. Und die Überraschung darüber mag groß gewesen sein. Man verhaftete den Philipp Lang. Er wurde beschuldigt, bei dem Verschwinden des Geldes die Hand im Spiel gehabt zu haben. Auch die Anverwandten des Mordechai Meißel wurden in Haft genommen, doch ließ man sie bald wieder frei. Denn sie konnten überzeugend dartun, dass nichts von dem verschwundenen Geld an sie gelangt war. Nun strengte der Fiskus ein Verfahren gegen die Prager Judengemeinde an und verlangte die Rückerstattung des Meißelschen Vermögens. Dieser Prozess zog sich 180 Jahre lang hin. Erst unter Kaiser Joseph II. Wurde er niedergeschlagen. Die Prozessakten liegen im K&K Haus, Hof und Staatsarchiv in Wien. Und wenn du sie Seite um Seite durchgehst, wirst du den wahren Rechtstitel, auf den die Krone ihren Anspruch gründete, mit keinem Wort erwähnt finden. Mein Hauslehrer legte die Teile, in die das Testament zerfallen war, sorgfältig wieder zusammen und verwahrte sie in seiner Ledermappe. »Dieser Elias, der von Stufe zu Stufe stieg«, sagte er, »soll mein Urahne gewesen sein. Doch die 4 Bücher des Don Isaac Abarbanel sind nicht auf mich gekommen. Auf dem Weg durch die 3 Jahrhunderte müssen sie sich verlaufen haben. Sie sind verschwunden. Weiß Gott, welcher meiner Vorfahren sie zum Pfandleiher getragen hat. Denn sie sind allesamt arme Leute gewesen. Keiner von ihnen hat es zu etwas Rechtem gebracht. Vielleicht haben sie allzu viel darüber nachgegrübelt, warum nichts von Meißels Gut in ihre Hände gelangt ist. Vielleicht haben sie immer nur zurück auf das verlorene Erbe geschaut und nicht ins Leben. Nicht in die Zukunft. Kleine Leute sind sie geblieben. Und was bin ich? Ein verbummelter Student. Aber jetzt, vielleicht, da Meißels Gut. Er fasste den Gedanken, der ihm durch den Sinn ging, nicht in Worte. Eine Weile ging er schweigend im Zimmer auf und nieder. Dann erhob sich seine Stimme zu einer Totenklage, um die Häuser des Ghettos, die der Zerstörung anheimgefallen waren, denn sein Herz hing an allem, was alt und zum Verschwinden bestimmt war. »Sie haben das Haus zur kalten Herberg niedergerissen«, sagte er, »und das Haus zum Kuckucksei. Sie haben das alte Backhaus niedergerissen, in das meine Mutter Woche für Woche ihren Sabbatkuchen getragen hat. Einmal hat sie mich mit sich genommen, und ich habe die mit Kupfer beschlagenen Tische gesehen, auf denen das Brot geknetet wurde, und die lang gestielten Schaufeln, mit denen man es aus dem Ofen holte. Sie haben das Haus zur Blechkrone demoliert und das Haus des hohen Rabbi Löw in der breiten Gasse. Es hat zuletzt einem Kistenmacher als Magazin gedient, und als man die Kisten forträumte, fand man Vertiefungen in allen Wänden. Sie dienten keinem mystischen Zweck. In ihnen hat der hohe Rabbi seine kabbalistischen Bücher aufbewahrt. Er blieb stehen und fuhr fort, die Häuser aufzuzählen, die es nicht mehr gab. Das Haus zum Mäuseloch, das Haus zum linken Handschuh, das Haus zum Tode, das Haus zur Pfeffernuss und das kleine Haus mit dem sonderbaren Namen hier in der Gasse, das Häuschen keine Zeit. In dem hat bis vor kurzem ein Heiduckenschneider seine Werkstatt gehabt, der letzte, der sich noch so nannte. Er fertigte Livreen für Herrschaftsdiener an. Er trat ans Fenster und blickte über die Giebel, die Höfe, die Bauplätze und die Hausruinen hinweg. Das dort, sagte er, war das Siechenhaus und das drüben das Armenhaus. Was du dort siehst, ist Meißels Gut. Er wies auf zwei Gebäude, von denen nur noch die bloßen Mauern standen, und die Spitzhacken taten weiter an ihnen ihr Werk. Und wir sahen, wie Meißels Gut in Schutt und Trümmer fiel, und wie es sich noch einmal vom Boden erhob und in die Höhe stieg, eine dichte Wolke von rötlich-grauem Staub. Noch immer war es Meißels Gut. Und es stand. Und wir sahen es, bis es ein Windstoß forttrieb und verschwinden ließ.